Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Das Thema heißt Blut. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, in deren Leben Blut eine besondere Rolle spielt oder spielte. Zum Beispiel, arbeitet ihr mit Blut? Seid ihr schon mal schwer verletzt worden? Bei einem Unfall oder durch ein Verbrechen, spielt Blut in eurem Sexleben eine besondere Rolle? Blut kann man auch als Fetisch haben. Habt ihr Blut als Fetisch? Oder gibt es irgendwelche geheimen Dinge, die ihr mit Blut veranstaltet? Vielleicht irgendwelche rituellen Sachen, über die man eigentlich gar nicht so oft etwas hört und öffentlich redet, aber vielleicht habt ihr Lust, mir heute Nacht darüber zu berichten. Blut. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer, Fabian, 27. Guten Morgen, Fabian. Hallo Jürgen, grüße dich. So, zum Thema Blut. Ja, ich wollte davon berichten, dass ich seit ungefähr jetzt 6-7 Jahre Gerinnungshemmer zu mir nehmen muss. Ja, auch unter anderem bekannt als Valitrom oder Makuma, und wollte darauf hinweisen, dass es gar nicht unbedingt so eine Erscheinung des Alters sein muss, dass man so ein Medikament zu sich nehmen muss. Ja, warum musst du das in deinen jungen Jahren? Also mit 20 ungefähr hast du damit angefangen. Warum musst du das einnehmen? Es fing an vor 6-7 Jahren mit einer Thrombose, und wenn man noch relativ jung ist als Patient, tun sich die Ärzte da so ein bisschen schwer. Man wird 2 Wochen hin und her geschickt und man kriegt verschiedenste Diagnosen. Und wenn dann der erste Arzt dann endlich mal herausgefunden hat, dass es sich um eine Thrombose handelt, kriegt man auch diesen Gerinnungshemmer verschrieben. Wo hattest du die Thrombose? In meinem linken Bein, also im Wadenbereich. Wie bemerkt man so etwas? Man steht da morgens auf, zumindest bei mir war es so, und ich humpelte leicht vor mich hin. Ich hatte so einen leicht ziehenden Schmerz in der Wade. Ja. Und das Bein ist auch entsprechend geschwollen und es fühlt sich warm an. Also es gibt schon relativ deutliche Anzeichen dazu. Man konnte aber keinen Bluterguss oder dergleichen sehen. Nee, also es ist jetzt nicht so, dass das Bein sich völlig rot verfärbt oder sich da Adern bilden oder was auch immer. Also es ist wirklich eher so, dass es warm ist, leicht geschwollen und ansonsten sieht man da optisch nichts. Wie entsteht so eine Thrombose, vor allen Dingen bei so einem jungen Kerl wie bei dir? Das ist bei mir darauf zurückzuführen, dass man bei meiner zweiten Thrombose, das war 2 Jahre später, so 2011, einen Bluttest gemacht hat, und ich habe einen Gendefekt, den ich mit mir herumtrage. Das ist das Faktor 5 Leiden, und wenn man an diesem Gendefekt leidet, dann ist man besonders prädestiniert dafür, dass sich eine Thrombose bildet. Und dann ist es in der Regel auch angesagt, dass man ein Leben lang Gerinnungshemmer zu sich nehmen muss. Und quasi vorbeugend, weil mit Thrombosen ist nicht zu spaßen, man kann an Thrombosen sterben. Definitiv nicht, also man kann ja im schlimmsten Fall eine Lungenembolie davon tragen. Genau, ja. Und dann ist da wirklich nicht mehr zu Spaß. So, nun weiß ich, dass diese Blutverdünner, Makuma und wie sie alle heißen, du hast es gerade auch genannt, natürlich heikle Medikamente sind, weil das Blut gerinnt eben nicht. Wie machst du das, wenn du dich mal verletzt zum Beispiel? Also seitdem ich dieses Medikament zu mir nehme, habe ich mich jetzt nicht unbedingt sehr schlimm verletzt, aber man merkt zum Beispiel, wenn man sich beim Rasieren mal aus Versehen schneidet, das dauert ein bisschen länger. Also einfach nur ein Pflaster drauf, das kann schon mal ein bisschen länger dauern als nur so eine halbe Stunde, wie es bei anderen vielleicht dauert, um die Blutung zu stillen. Aber jetzt, man soll natürlich wirklich gucken, dass man keine Extremsportarten macht oder in irgendeine Prügelei verwickelt wird, wo man wirklich sehr stark blutend raus dann herauskommt oder dergleichen. Aber wenn du dich schneidest, irgendwann gerinnt es dann schon? Ja, das auf jeden Fall. Man nur kann sehr ganz verzögert. Klassisch mit dem Lappen an die Wunde rangehen oder mit dem Pflaster. Und das ist jetzt nicht so, dass man auf jeden Fall zum Arzt muss, weil man sich beim Zwiebeln schneiden meinen Finger gesetzt hat oder so. Aber wie ist das, wenn du beispielsweise, ich weiß nicht, hast du deinen Blinddarm noch? Ja, den habe ich noch. Nehmen wir mal an, du musst plötzlich ins Krankenhaus und musst operiert werden. Kann man einen Menschen operieren, unvorbereitet quasi, der ein so blutverdünnendes Medikament nimmt? Oh, da bin ich gerade selber ein bisschen überfragt. Ich glaube, es müsste möglich sein, wenn es eine OP ist, die von langer Hand geplant ist, wird so ein Gerinnungshemmer in der Regel natürlich abgesetzt. Okay, dann das ja. Aber wenn Sie, ich meine, wenn es jetzt ganz schnell irgendwas passiert. Dann kann es natürlich zu Komplikationen kommen. Aber man hat ja diesen Behandlungsausweis, den man mit sich herumschleppt. Der befindet sich in der Regel im Portemonnaie. Angenommen, ich hätte jetzt irgendwo einen Unfall, bin ich ansprechbar, dann wird mein Portemonnaie untersucht, da ist der Behandlungsausweis drin. Mhm. Dann weiß der behandelnde Arzt, womit das zu tun hat. Also es gibt schon irgendwie Möglichkeiten, da Leute vorzuwarnen. Aber es kann natürlich auch durchaus sich die Lage dann drastisch verändern, das ist ganz klar. Welche Nebenwirkungen hat dieses Blutverdünnungsmedikament für dich? Man muss sagen, es ist eigentlich so von den Umständen, die es mit sich bringt, relativ übersichtlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man davon Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder dergleichen hat. Man sollte halt einfach nur verdammt nochmal darauf achten, dass man sich nicht irgendwelche größeren Wunden zufügt. Mhm. Aber Nebenwirkungen könnte ich jetzt keine von berichten. Also wenn man sich irgendwie ein bisschen schwer damit tut am Anfang, weil man ja irgendwie im Hinterkopf hat, okay, wenn ich blute, kann es böse enden, dann sind das natürlich psychosomatische Symptome, die da so mit auftreten können. Aber so abseits dessen ist mir nichts aufgefallen. Das heißt, du musst das jetzt wirklich dein ganzes Leben lang nehmen? So wie es aussieht momentan, ja. Meine Hausärztin meint, es ist erstmal auf lange Zeit angesetzt. Und im schlimmsten Fall quasi dann auf lebenslang. Ich finde, man kann damit ganz gut leben. Das wollte ich eigentlich auch noch so als Statement mit unterbringen. Man muss einmal im Monat zum Arzt, lässt sich kontrollieren. Mhm. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so einschränkend, dass man da wirklich mit großen Einschränkungen irgendwie zurechtkommen müsste. Ich könnte mir vorstellen, wenn du unter Gleichaltrigen das erzählst, kriegen die große Augen, dass du sowas nehmen musst. Weil in der Tat das eher bei älteren Leuten vorkommt. Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja auch manchmal so Fälle, wo junge Mädels zum Beispiel, das sind keine Männer, aber wo dann junge Mädels eine Thrombose hatten, weil sie die Pille genommen haben und geraucht haben. Also es ist mir auch durchaus schon mal untergekommen. Aber ja, manche wundern sich durchaus da ein bisschen darüber. Ja. Aber andere haben ja eine Gürtelrose mit Anfang, Mitte 20, was ja auch eher so eine Alterserscheinung ist. Da gibt es alles Mögliche. Also du kannst ganz gut damit leben und hast dich damit arrangiert und kommst gut über die Runden damit. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, Vorsicht, wenn man da irgendwie was merkt im Bein oder irgendwie einen ziehenden Schmerz hat, auch als junger Mensch, dass man irgendwie beschleunigt sich darum kümmert, dass da vernünftig diagnostiziert wird. Ja. Aber insgesamt würde ich sagen, auch mit fortschreitenden Erneuerungen in der Medizin kann man damit ganz gut zurechtkommen. Also ich habe mich damit ganz gut arrangiert, auf jeden Fall. Fabian, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Könnte ich ein Autogramm bekommen? Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Wunderbar. Tschüss, dann Fabian. Dir noch eine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Thema Blut. Spielt Blut in eurem Leben eine besondere Rolle? Oder spielt vielleicht Blut mal eine besondere Rolle? Das kann eine Krankheit sein, das kann etwas Rituelles sein, das kann etwas Sexuelles sein. Vielleicht arbeitet ihr auch mit Blut, wie auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Kennt ihr eigentlich eure Blutgruppe? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, welche Blutgruppe ich habe. Ich glaube, es ist sehr günstig, wenn man das weiß. Oder man sollte sie zumindest mal ermitteln lassen. Hier ist Steffi. Steffi ist 44. Guten Morgen, Steffi. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo, Steffi. Auch Kannst zum mich Thema. Hören? Sehr, sehr gut. Das ist gut. Warum hast du zum Thema Blut angerufen? Und zwar, ich bin eigentlich, ja, wie soll man sagen, Kroatin vom Ursprung, bin aber in Deutschland aufgewachsen und war jedes Jahr für die Schulferien 6 Wochen in Kroatien. Da hat meine Familie einen Bauernhof. Mhm. So, und da wurde halt geschlachtet. Ja. Aber komplett. Also das heißt, ab 4 Jahren habe ich einen Huhn in der Hand gehalten. Mhm. Meine verstorbene Oma hat den Kopf abgehauen. Ne? Also wie man das so früher kannte. Mhm. Und da wurden Schweine und Ziegen und Kaninchen. Ich habe das nicht kapiert, dass das wirklich, und das ging bis zu meinem 18. Lebensjahr so. Mhm. Bis ich das letzte Mal da war. Und dann habe ich erst gerafft, was damit passiert. Und das Blut wurde wirklich also aus den Tieren ausgetropft. Mhm. Dann kam es in eine Wanne und wurde es zur Wurst verarbeitet. Ja, genau. Das ist nicht die typische Blutwurst, wie man die in Deutschland kennt. Das heißt dann Schurke, ist jetzt ein ganz blöder Name, kann sich keiner merken. Aber bis ich das mal gerafft habe, danach war ich glaube 7 Jahre Vegetarier. Aber hat man dir als kleines Kind nicht das erklärt? Nein, daraus wird jetzt die leckere Wurst gemacht, die du abends dann isst. Domian, das war, oder Jürgen, ist ja jetzt auch egal. Nein, das war selbstverständlich, dass die Kinder, ich habe Zwillingscousinen, also die sind einfach jünger als ich, das war selbstverständlich, dass die Kinder das Huhn mitschlachten, ausrupfen. Ja eben, deswegen hat man den Kindern doch auch erklärt, warum man das macht. Nee, also wie? Mir nicht. Also wie, man hat dir nicht erklärt, dass man das hinterher isst? Nein. Ach, na hör mal. Was sind denn das für Verwandte? Ich höre dir so aufmerksam zu, weil ich als Kind das ebenfalls sehr oft bei unserer Verwandten, ich hatte Verwandte, die hatten auch einen Bauernhof. Ja. Ich habe das auch mitgenommen, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ich hab noch vor Augen, wie das Schwein bekam einen Bolzen an den Kopf und dann stach der Onkel dem Schwein in den Hals und dann pulsierte das Blut raus und das wurde aufgefangen und wir Kinder standen da mit großen Augen davor und haben uns das angeguckt, aber die Erwachsenen haben uns dann erklärt, hier wird jetzt die leckere Wurst draus gemacht, die du sonst isst. Nee, mir wurde es leider nicht erklärt. Ich wusste nicht, wie gesagt, in Deutschland aufgewachsen, aber das war da. Aber hast du denn nicht, als du ein bisschen älter wurdest, also 10, 12 oder so, hast du nicht gefragt, warum macht ihr das alles? Vielleicht war ich ein bisschen zu naiv oder keine Ahnung. Weil die Frage liegt ja nahe, warum tut man vielleicht das? Vielleicht bin ich doof, aber keine Ahnung gewesen zu dem Zeitpunkt, weil das war für mich Normalität. Bis ich dann, also das war ja noch einigermaßen und dann bin ich ja zum Stall gegangen, das war dann viele Jahre später, da war ich glaube ich schon 10 und habe dann die süßen Kaninchen, ich liebe ja Tiere über alles, ich habe vier Katzen hier zu Hause, Kaninchen gestreichelt und hatte da Spaß dran. Und ich habe dann erst kapiert, zu dem Zeitpunkt, was da abging. Abendessen, dann habe ich gedacht, was du gerade in der Hand hattest, nee. Danach ist mir übel geworden. Achso, da hast du es dann doch kapiert, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Ja, aber von 4 bis 6 Jahren, das sind ja, also von 4 bis 10, das sind ja 6 Jahre. Ja, da warst du unwissend. Ja, das war halt alles, hat mitgemacht und die wurden ja mit Mais und also ganz natürlich, die liefen da rum, die Hühner, und ich habe immer mich gefreut, so, weil wir in Deutschland hier keine Tiere hatten, so ungefähr. So, oh, süß. Und knabber mal hier und gib mal da Futter. Nee, aber ich habe das 6 Jahre nicht gerafft. So, und dann, als du es gerafft hast, endgültig gerafft hast, da warst du 18? Oder 12? 16. Letztes Mal war ich mit 18 Jahren da. So, auf dem Bauernhof. Und dann bist du Vegetarierin geworden? Ja, über 7 Jahre, ja. Aber nur 7 Jahre, danach bist du wieder Wurstesserin geworden, oder? Warum? Also, ich muss mal sagen, ganz minimal, vielleicht einmal im Jahr irgendwas vom Bio bauen. Also, ich würde mal sagen, eine Scheibe Salami. Ansonsten, nee. Wobei wahrscheinlich die Verwandten in Kroatien, ohne dass sie wussten, dass sie Biobauern waren, waren sie Biobauern? Nein. Ja, weiß ich. Doch, das glaube ich früher. Auf den ganz einfachen Bauernhöfen war ja alles ganz natürlich. Ach so, da kannte man das Wort Bio noch gar nicht, aber die haben halt. Also, dann, die haben jetzt nichts gespritzt, oder? Genau, so meine ich das. Die haben ja auch Weinberge und was weiß ich, ja. Ne? So, jetzt haben wir beide dieselbe Erfahrung gemacht. Jetzt frage ich dich mal zuerst, findest du es richtig, dass Kinder mit so etwas früh konfrontiert werden? Lieber Jürgen, schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich wurde da reingestoßen, wie in vielen anderen Situationen auch. Ob sie damit, ja, vielleicht Aufklärung, aber mit 4 Jahren würde ich sagen, nein, weil ich das nicht kapiert habe. Ja, vielleicht war wirklich der große Fehler, dass die Verwandten dir es einfach nicht erklärt haben. Ja, weil das für die Normalität war. Also meine Oma hat mich da hingesetzt auf den Stuhl. Die werden gedacht haben. Halt mal das Huhn. Genau. Zack, Kopf ab. Ja, da, und das Huhn wackelte und lief ohne Kopf. Diese Bilder habe ich auch vor Augen. Da habe ich mir nichts bei gedacht. Weißt du, dass deine Verwandten, die Oma, die Opa, Tanten, die werden das voraus... Ich habe noch nie einen Opa, also sind alle vorher verstorben, egal. Egal. Ja. Dass die das vorausgesetzt haben, dass das klar ist, dass man das nicht erklären muss, dass man das hinterher isst. So könnte ich mir vorstellen. Dass, ja, das sind meine Eltern aber auch mit Schuld. Und dann wurden ja diese Hähnchenbeine abgeschnitten, die wurden dann in die Suppe getan und ich habe das alles mitgegessen. Also wenn ich heute noch dran denke, an die Innereien, das Huhn war ja nicht so, wie man es jetzt hier kauft, ausgenommen. Da wurde Leber, Herz, alles Mögliche da reingeknatscht. Mhm. Und bitteschön. Und so ernähren sich meine Eltern bis heute noch. Ja, nicht nur deine Eltern, sehr viele andere auch noch. Ich habe in Erinnerung den sehr unangenehmen Geruch. Wenn das Tier aufgeschnitten wurde, das roch mir unangenehm, das weiß ich noch, dass ich immer so ein bisschen zurückgegangen bin. Wir mussten ja da auch, das heißt in der Gegend Drava, das heißt Donau auf Deutsch, mussten wir die Fische ausnehmen und den Magen immer ploppen lassen und dann ausnehmen. Also heutzutage, ehrlich, ich bin öfter in Kroatien gewesen danach, logischerweise, aber woanders. Aber wenn ich da einen Fisch ausnehmen müsste oder ein Tier, ich kann das nicht mehr, ich laufe rückwärts. Ich finde ja, letztendlich müssten alle Menschen, die Fleisch essen oder in großen Mengen Fleisch essen, die müssten auch bereit sein und fähig sein, ein Tier zu schlachten und es auszunehmen. Richtig. Das gehört einfach dazu. Wenn man wenn man das kann und will, okay, dann ist es halt deren Ding, aber... Was ich auch wichtig finde heutzutage, wenn ihr Fleisch kauft oder esst, dann kauft bitte richtig. Und zwar nicht diese Billigprodukte oder dieses Ganze, wenn ein Schnitzel bei Aldi, was ist ja auch egal, welche Marke, welcher Laden, dafür so und so hinterhergeschmissen kriegst. Nee, danke. Kann man immer davon ausgehen, dass das aus grauenhafter Tierhaltung kommt? Ja, das ist ja diese Massentierhaltung. Genau, und dass den Tieren vorher extremes Leid angetan wird. Das ist bei jedem billigen Schnitzel ist das so. Ja, und diese Tiere, wie gesagt, die waren freilebend, die waren gut versorgt, aber ich habe das nicht verstanden. Mhm. Naja, jetzt sind wir auch, glaube ich, mit der Zeit durch. Ja. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Ja, bitte. Wie baut man, also ist jetzt ein anderes Thema, nur ein Satz. Wie baut man ein Plasmazytom-Menschen auf? Wie bitte? Einen krebskranken Menschen. Meine Mutter hat nämlich Krebs seit einem Jahr. Wie kann ich den aufbauen? Oh Steffi, das überspannt aber jetzt genau unser Thema. Kann ich nur für Sie da sein und auf Sie einreden und Mut machen. Richtig, Jürgen? Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Ja, genau. Aber das ist so ein ernstes Thema, da würde ich sehr gerne, dass ich meinen Psychologe nochmal anrufe. Echt? Das wäre super. Das biete ich sehr gerne an. Ich bedanke mich, ja? Steffi, du legst auf und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Dankeschön, Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute auch. Tschüss. So. Und schon geht es weiter mit unserem Thema Blut und der Maria. Die ist 28. Guten Morgen, Maria. Morgen. Morgen, Maria. Du hast dich... Ich bin aufgeregt. Oh, nein. Das bist du gleich nicht mehr. Wacht's mal ab. Dann ist das vergessen. Ja. Zum Thema Blut hast du dich gemeldet. Warum? Ja. Weil ich 2011, Dezember, Leukämie bekommen habe. Ja. Blutkrebs. Also hast du die, es gibt ja, das haben wir jetzt auch durch den Fall Guido Westerwelle ja alle ziemlich gut mitbekommen, es gibt ja zwei Formen der Leukämie, eine akute, eine sehr schlimme Leukämie und eine andere Leukämie, die man besser behandeln kann. Welche war es bei dir? Ich hatte akut. Also höchste Lebensgefahr mit verbunden ist. Ja, also die kam auf einmal und also ich habe direkt auch extreme, Anzeichen gehabt. Ne? Also, welche Anzeichen waren das? Also ich hatte vorher ein ganz normales Leben. Also das habe ich ja jetzt mit, also 2011 war ich 23. Mhm. Also ich habe da echt, oder 24 glaube ich, genau, und ich habe da echt alles gemacht, eine eigene Wohnung. Ich bin 5 Uhr morgens nach jeder Party nach Hause gekommen, hatte vor nichts Angst, ne? Habe auch, glaube ich, ein bisschen ungesund gelebt, kann sein. Auf einmal, ich bin dann meine Mutter auf das Besuchen gefahren, habe da Urlaub gemacht und in der Zeit, wo ich bei meiner Mutter war, bin ich auf einmal krank geworden, habe dann Fieber bekommen, alles, Mandelentzündung, Kehlkopfentzündung. Aber da denkt man ja wahrscheinlich zuerst mal an eine Erkältung oder Grippe. Ja, aber das war ja schon von allem etwas, ne? Also ich habe ja alles zugehabt, also... Und das war echt extrem. Und da hat man sich aber auch nichts bei gedacht, natürlich. Da sind die Symptome behandelt worden. Genau, aber da die Symptome nicht weggegangen sind, zu Hause mit echt wirklich 10 Packungen Tabletten, da habe ich alles gehabt, wurde ich halt in die Klinik gefahren und im Blut Abnahme, weil die wissen wollten, warum ich so geschwollene Mandel und alles habe, haben die halt gewollt, dass ich zu weiteren Tests gehe, mir Leber, Ultraschall und alles. Ja, da hat der Mann mir gesagt, die haben Leukämie und ich weiß gar nicht, was das ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe da in meiner Traumwelt gelebt mit 23, 24. Hattest du das Wort Leukämie noch gar nicht gehört? Nee, gar nicht. Also ich war echt, ich wusste überhaupt nicht, was Leukämie ist. Also, aber wahrscheinlich setzt man sich dann hin und googelt das und dann kriegt man einen Schock, oder? Ja, aber in der Zeit, also ich war so gar nicht gewesen, dass ich mir über irgendwas Gedanken mache und alles. Ne? Wann wurde es dir denn klar, dass du eine tödliche Erkrankung hast? Als ich in der Klinik war, aber nicht direkt am ersten Tag, sondern so nach einem Monat, nach den ganzen Chemotherapien und nach dem Haarausfall. Ach, erst dann ist dir das klar geworden? Und ja, hast du denn die Ärzte nicht befragt? Was bedeutet diese Erkrankung für mich? Also man wird ja aufgeklärt. Und ich war da, ich weiß noch, am ersten Tag direkt eingeliefert worden in die Klinik. Mhm. Hat ein eigenes Zimmer. Und meine Mutter, mein Vater auch direkt bei mir. Und die wurden direkt von den Ärzten aufgeklärt. Und okay, doch, ich erinnere mich gerade, die haben dann halt Nebenwirkungen gesagt, und dass meine Haare rausfallen werden. Und als sie gesagt haben, mit den Haaren, da fing es erst mal an zu heulen. Mhm. Aber nur wegen den Haaren irgendwie. Die anderen Sachen war mir nicht so klar, was auf mich zukommt. Ne? Fiel denn da irgendwo mal in den Aufklärungsgesprächen auch das Wort Krebs, also Blutkrebs? Als Krebs gesagt worden ist, dann wusste ich, ah, okay, doch, kennt man. Ne? Mhm. Aber Leukämie war nicht so, naja. Nun, ich zitiere nochmal den Guido Westerwelle. Hast du ihn gesehen am Sonntag bei Günther Jauch? Im Fernsehen, ja, habe ich, ja. Genau. Mhm. Er ist ja wirklich durch die Hölle gegangen, wie er das geschildert hat. War das bei dir auch so dramatisch? Ja, ich habe sogar noch geguckt. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt, dass ich das auch mit ansehe. Weil er hat genau die Sachen gesagt, die genauso bei jeder Person, die Leukämie bekommt, das wird jeder genauso sagen. Das heißt, du hast also auch eine Knochenmarkspende bekommen? Ja, also Stammzelle. Ja, Stammzelle, genau. Ja, genau. Blut. Mhm. Blut, genau, ja, Blut. Ja, ja. Mhm. Stammzelle. Mhm. Ja, habe ich aus Amerika bekommen. Hast du? Die wurde auch aus Amerika. Aus Amerika. Mhm. Ja, die wurde auch echt schnell gefunden für mich. Also ich war echt froh, dass sie so schnell kam. Also ich war insgesamt 4 Monate in der Klinik. Das heißt, durch diese Stammzellenspende bekommt der Körper ein komplett neues Immunsystem. Ja, ja, schon, aber das ist halt mit so viel Geduld und genau, so vielen Nebenwirkungen verbunden, dass es, man denkt halt so, man kriegt einfach hier so eine Infusion und dann ist alles gut, ne, aber da was gehört war, echt viel. Was war für dich das Schlimmste, was du da durchgemacht hast? Das Schlimmste war, als ich auf der einen Etage ganz normale Chemos bekommen habe erst, von Dezember bis März ungefähr. Mhm. Dann darf man für 2-3 Wochen nach Hause, aber auch wirklich mit Höchstachtung von Schutz, alles an Schutz. Man darf echt nur mit Mundschutz alles machen. Mhm. Dann darf man, weil dann muss man in eine Etage gehen, wo man 8 Wochen gar nicht raus darf. Man ist isoliert 8 Wochen. Darf auch niemand in das Zimmer kommen? Doch, nur eine Person am Tag. Und das war jeden Tag meine Mutter. Muss die Person Schutzkleidung tragen? Alles, ja, komplett von oben bis unten. Muss die Person auch eine Maske tragen? Also Schutzhaube auf dem Kopf, Handschuhe, Mundschutz und Kittel von oben bis unten. Mhm. Und so bestimmte Schuhe. Die mussten sich alle in so einer Schleuse vorher alle umziehen, Sachen da lassen und die Sachen anziehen. Das war wirklich, ja. Und ich war im Zimmer 8 Wochen, das war das Schlimmste. Hatte man dir da schon das neue Immunsystem gegeben? Ich war 2 Wochen ungefähr im Zimmer und da wurde schon gesagt, dass man einen Spender gefunden hat. Nee, vorher schon, sonst wäre ich ja gar nicht runtergekommen in die Etage. Diese Etage ist, wann wird vorbereitet, dass man die Stammzellen bekommt. Wie bekommt man die Stammzellen? Man hat ja einen Katheter über der Brust. Mhm. Und da wird das Ganze mal angeschlossen und das fließt dann da rein. Das ist ein Blutbeutel. Das ist wie so eine Blutinfusion. Genau, das ganz normale Blutbeutel. Das dauert auch gar nicht so lange. 2 Stunden oder nicht mal, ne? Boah, scheiße, ich glaube, das war eine Dreiviertelstunde ungefähr. Mhm. So, ja. Und wenn man das dann bekommen hat, wie fühlt man sich danach? Man kann natürlich Nebenwirkungen bekommen. Man kann entweder Fieber bekommen, man kann allergische Reaktionen bekommen. Weil der Körper merkt, da ist irgendwas Falsches in ihm drin, was Fremdes. Ja, mhm. Genau. Aber ich habe dann, glaube ich, nur Fieber bekommen und die kommen dann halt direkt und senken das dann. Mhm. Dann kriegt man wieder eine Infusion mit Paracetamol oder so. Mhm. Und man bekommt was. Dann kriegt man Nebenwirkungen, dann müssen die Nebenwirkungen wieder behandelt werden. Und also diese 8 Wochen im Zimmer waren aber schon sehr extrem. Und danach konnte ich erstmal nicht laufen. Danach konnte ich erstmal nur im Rollstuhl sitzen, weil die Füße kannten das gar nicht mehr. Ach so, weil du dich gar nicht mehr so viel bewegt hast in dem Zimmer. Ach, und, da waren die Füße, die Muskulatur schon erlahmt? Ja, als ich das erste Mal gegangen bin, nach 8 Wochen, die Füße haben gekribbelt unter den Füßen, so diese kleine Stiche. Mhm. Ne? Und ich bin 2 Schritte gegangen und ich konnte gar nicht mehr, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Hattest du andere Nebenwirkungen, zum Beispiel, dass der Mund sich entzündete, dass die Augen entzündet waren? Ja, auch alles. Ja, Mund vor allen Dingen, dann mit dem Essen. Mhm. Haare ab, das war natürlich das Schlimmste für eine Frau, ne? Vor allem, wenn man ganz lange Haare vorhatte. Wobei ich mir fast vorstellen kann, dass man froh ist, dass man lebt und vielleicht gar nicht in erster Linie an die Haare denkt. Oder war es anders? In dem Moment habe ich erst wirklich, als ich das mit den Haaren gehört habe, habe ich einen Schock bekommen. Ne? Mhm. So, weil das ich das andere ja nicht kannte. Ich wusste ja nicht, was das andere bedeutet. Mhm. Jetzt wären mir die Haare jetzt nicht so wichtig, eher das Leben, weil ich ja jetzt kenne. So, das Ganze war 2012. Dezember, genau. So, jetzt haben wir 2015. Wie geht's dir heute, Maria? Gut, aber ich nehme die Tabletten seitdem noch. Was sind das für Tabletten? Das sind Tabletten, dass die Stammzellen, die ich bekommen habe, dass mein Körper die nicht abstößt. Naja. Ein Schutz. Kannst du denn so einigermaßen deinen Alltag, ein Alltagsleben wieder führen? Ich arbeite seitdem nicht, weil ich weiß nicht, weil ich wüsste genau, welcher Arbeitgeber, wenn ich jetzt irgendwas anfange, jeden Tag geht es mir anders. Heute Morgen stehe ich auf, mir geht's super, ich kann arbeiten zum Beispiel. Mhm. Am nächsten Tag geht's mir vielleicht nicht gut und ich bin einfach schlapp. Besteht denn die Hoffnung, dass sich das wieder komplett normalisiert? Also man sagt, die Ärzte sagen ja, 5 Jahre ohne Rückfall ist ja schon Heilung. Großer Fortschritt, ja. Heilung. Ja, also 14. April habe ich sie bekommen, die Stammzellen. Mhm. Das heißt, nächsten 14. April sind schon 4 Jahre. Mhm. Mhm. Das ist ja schon mal, sagt mein Arzt, schon mal sehr gut. Das ist schon ziemlich gut, ja. Ja, aber die Tabletten, die ich nehme, die stören mich halt, weil halt dadurch viele Nebenwirkungen gekommen sind. Welche sind das? Das ist halt, ich habe Sehnenverkürzungen in den Händen, Armen. Sehnenverkürzung? Ja. Das heißt, du kannst die Hände und die Arme nicht mehr richtig bewegen? Nicht nach oben. Also ich kann die Finger und die Hände nicht nach oben biegen. Mhm. Das geht nicht. Und das ist halt in vielen Dingen halt schwierig, ne? Gesicht waschen, Tisch sauber machen und sowas. Wie ist das denn? Du bist eine junge Frau und jetzt hat dich so ein heftiges Schicksal ereilt. Du kannst nicht das Leben mehr führen, was du früher geführt hast und was andere in deinem Alter führen. Wie gehst du damit um? Ja, das ist schwierig. Also ich habe ja seit einem Jahr ungefähr fing das an mit vielen Ängsten. Ne? Mhm. Ich gehe seit letzten Oktober auch zu einer Psychotherapeutin. Mhm. Aber so wirklich geholfen hat das bis jetzt auch nicht. Hast du einen Freund? Ich habe ja jetzt seit Juli habe ich jemanden. Und? Gut? Glücklich? Aber, ja, das schon. Aber ich habe ihm gesagt, ich hatte mal was vor 3 Jahren. Mhm. Aber ich möchte das noch nicht sagen, was ich hatte. Ach so, der weiß doch gar nicht, wie dramatisch das bei dir war. Nee, aber ich habe gesagt, da war mal was, war auch sehr schlimm. Deswegen sind auch meine Hände so, ich habe das alles miteinander verbunden. Aber ich habe ihm gesagt, ich möchte aber noch nicht sagen, was es ist. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Vertrauen. Ah, ich verstehe, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Maria, ich danke dir sehr, dass du uns erzählt hast von dir, von dieser schweren Erkrankung. Ich freue mich sehr, dass du jetzt schon 4 Jahre durchgehalten hast. Und wünsche dir von Herzen, dass du irgendwann noch diese Tabletten absetzen wirst können. Und, und dann vielleicht wirklich wieder in ein normales Leben zurückkommen kannst. Ja, das wäre natürlich schön. Wenn du möchtest, kannst du auch noch gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen führen. Ja. Ja, ja. Okay, gerne. Ja. Das biete ich dir an. Dann ruft der Jürgen, heißt auch Jürgen, der ruft dich gleich zurück. Alles klar, danke. Alles Gute. Tschüss, Maria. Danke. Ciao. Tschüss. So, 1.30 Uhr haben wir und hier ist Karin. Karin ist 72. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Karin, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Du hast dich auch Bitte? Ja, du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Warum? Ja, ich habe mich gemeldet. Entschuldigung. Ich war erstmal ein bisschen was vorher erzählen. Ich habe mir ein Sprunggelenk gebrochen und 2 Jahre später die Hüfte, also den Oberschenkel. Mhm. Und mit der Zeit fing das alles an, sich zu entzünden. Mhm. Und da musste ich ins Krankenhaus und die haben das, also sagen wir mal morgens 6:30 musste ich da sein, um 11 operiert, einen Tag später noch unter Beobachtung und dann nach Hause. Mhm. Jetzt war ich kaum zu Hause, und bekam plötzlich hohes Fieber, Schüttelfrost, dann kam die Feuerwehr und dann haben die mich mitgenommen. Mhm. Und da sagte mir der Arzt, sie haben sich im OP ein Virus eingehandelt. Mhm. Und ich hatte das Gesicht und alles war voller Wasser und die Hände, das tropfte alles. Und jedenfalls habe ich da 6 Wochen lang gelegen im Krankenhaus. Mhm. Und dann, mein Sohn war zu Hause, der hat gesagt, Mutti, komm bloß nach Hause, ich mache alles für dich und tue alles für dich. Und ich habe auch ein Sauerstoffgerät, da liege ich dran. So, jetzt geht mein Sohn zum Geburtstag. Wohin zu geht seinem er? Freund. Der Sohn geht zu seinem Freund zum Geburtstag? Ja. Ja. Und kommt nach Hause und redet noch ein bisschen so Scherze und dann zog er sich aus und geht ins Bett. Mhm. Ihr wohnt und da in einem Haus, eine Wohnung zusammen? Ja, er hat sein Zimmer hier. Mhm. Er ist wieder nach Hause gezogen. Mhm. Und außerdem hab ich ihn gebraucht, sonst hätte ich einen fremden Menschen haben müssen. Ja. So, jetzt hat er sich ausgezogen, ist in sein Zimmer gegangen und dann? Ja, und dann bin ich wieder ins Bett gegangen und nach einer Weile, weiß ich auch nicht, es war so wie so eine Eingebung, gucke ich nochmal nach ihm und er hatte erbrochen. Lag vollkommen im Erbrochen und ich dachte noch so bei mir, Mensch, gebrochenes, erbrochenes riecht doch anders und alles. Aber ich habe mich da weiter auch nicht drum gekümmert, habe das alles in die Badewanne geschmissen und aber es war Erbrochenes oder war es was anderes, was er erbrochen hat? Ja, das war erbrochen. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und dann bin ich nochmal aufgestanden und habe ich gesagt, möchtest du noch was trinken? Und da sagt er, nein, Mutti, ich hab dich lieb. Und dann sage ich, du, ich kann mich nicht mehr auf dem Bein halten, ich muss mich hinlegen. Hm. Und dann bin ich wieder aufgestanden. Und er hat Diabetes gehabt, also musste spritzen und fass so an, setzte mich auf sein Bett und da war er tot. Mhm. Das war so ein Schock für mich. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Jedenfalls die Polizei war hier und der Not, die Feuerwehr und alles. Was war denn? Ja, konnte ich mit dem Fremdwort, was der Amtsarzt da aufgeschrieben hat, ich konnte da gar nichts entziffern. Ach so, der hatte und einen. Und da habe ich mit zu meinem Arzt genommen, den Fund, und habe ihn gezeigt. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, das war kein erbrochenes, das war geronnenes Blut. Was er da erbrochen hat, der ist innerlich verblutet, hatte aber keine Und keine Beschwerden, gar nicht. Und weißt du, durch was diese innere Blutung ausgelöst wurde? Nein, das weiß ich nicht. Der Arzt hat mit mir kaum gesprochen. Ich war gar nicht mehr bei mir. Ich stand neben mir. Wie sah denn dieses erbrochene, dieses geronnene Blut aus? Auch rötlich, dunkel? Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass Blut ist. Es ist mir hinterher erst eingefallen. Ich habe es dann alles entsorgt. Das war so groß wie Leberstücken. Bitte? Das war so? Als wenn ich Leber... Ach so, sehr dunkelbraun. Ja, wie so Leberstücken. Ach, Karin, was für eine traurige Geschichte. Geschichte. Wann war das denn? Das war Ende September. Ach, in diesem Jahr? Ja. Ich komme da einfach nicht mehr drüber weg. Ich muss nur weinen, weil der auch alles für mich gemacht hat. Und ich bin ja auch noch krank. Wie geht es dir denn jetzt inzwischen? Bitte? Wie geht es dir denn jetzt inzwischen körperlich? Mir geht's furchtbar. Allein in der Wohnung jetzt und mit keinem sprechen und. Ja, ich meinte auch jetzt körperlich. Ist das Virus wieder aus deinem Körper raus? Naja, ich muss unter Kontrolle bleiben. Also ich nehme an, ich war neulich wieder, war ich ganz heiser. Ich nehme an, dass sich da wieder Wasser gebildet hat in der Lunge. Es wurde punktiert. Wie alt ist dein Sohn geworden, Karin? 42. Das tut mir sehr, sehr, sehr, sehr leid. Das ist ja ein ungeheurer Schock. Ich weine nur noch, wenn ich ein bisschen abschalten will. Auf einmal kommt es wie ein Donner auf mich zu und dann sehe ich ihn wieder so liegen. Ich habe mich hingesetzt bei ihm und habe seinen Kopf zugenommen und habe an nichts Böses gedacht. Ja. Er hatte die Augen auf und den Mund ein bisschen. Und dann habe ich geguckt, denke ich, Mensch, die Augen sehen so weiß aus. Und dann hatte er auf dem linken Arm, im Unterarm, da hatte er schon Totenflecken. Und die Fingernägel waren auch blau. Ist er dein einziges Kind gewesen? Ja. Was ist mit seinem Vater? Ist geschieden. Den habe ich angerufen, der ist auch hergekommen, aber... Ja. Hast du denn sonst noch Verwandte oder Freunde? Ich bin allein, ich habe eine Schwester in Templin, aber mit der, die zankt nur rum. Also ich möchte mich der gar nicht mehr wieder zusammenkommen. Das heißt, du bist mit deinem Leid und deiner Trauer jetzt ganz alleine? Ja. Du sagst, die Schwester in Templin, rufst du aus Brandenburg oder Berlin an? Nee, die sind 100 Kilometer von Berlin entfernt. Wo du wohnst? Wohnt die. Nee, du wohnst in Berlin? Ich wohne in Berlin. Du wohnst in Berlin, Ja. Ich frag's deshalb, Karin, weil, also erstmal tut mir das, ich sag's nochmal wirklich mit tiefem Herzen, dass mir das sehr, sehr leid tut. Und ich erahne deinen Schock und deinen Schmerz. Du hast deinen Sohn verloren, der für dich so wichtig war. Und du selbst bist auch noch angeschlagen und krank. Und jetzt auch noch alleine. Das ist schon hart, das zu tragen. Ja. Aber ich frage jetzt, ich habe deswegen Berlin gefragt. Berlin ist eine große Stadt, wo auch viel angeboten wird. In Berlin gibt es viele Menschen, die genauso ein Leid haben wie du. Sehr viele. Und einige von diesen Menschen treffen sich in so Gruppen, weißt du? Eine Trauergemeinde. Ne? Sowas oder Selbsthilfegruppen. Wärst du für sowas bereit, in eine solche Gruppe zu gehen? Wir hatten sowas angeboten und mich hatte auch eine junge Frau angerufen, aber ich war noch nicht so weit. Ich musste mich ja um alles kümmern. Ich wusste nicht, wo meine Papiere sind. Ich wusste überhaupt nicht. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geschafft hat. So viel entsorgt, was ich mehr noch gebraucht hätte. Aber du hast jetzt so das Organisatorische alles erledigt. Bitte? Du hast so das Organisatorische alles erledigt, was es so zu organisieren. Das habe ich erledigt, gut. Ja, aber ganz erschwert. Das glaube ich. Aber ich glaube gerade jetzt, weil das Organisatorische ist jetzt erledigt, die Ablenkung ist weg. Jetzt sitzt du alleine zu Hause und weinst und weinst und weinst. Ja. Deshalb fände ich es wirklich sehr gut, Karin, wenn du einen Schritt nach draußen machen würdest zu anderen Menschen, die auch so traurig sind wie du. Ich glaube, du solltest es mal versuchen, damit du nicht so alleine bist. Ich habe ein Handy-Tipp, und zwar habe ich einen Osteoporose mit ihrem Begleiten und kann sehr, sehr schlecht laufen. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ich verstehe. Ja, ich laufe schon 2 Jahre an der Krücke, und zwar hat das von dem Oberschenkelhalsbruch ist das linke Knie angeschwollen gewesen. Mhm. Und ich kann das Knie nicht beugen. Wir werden mal Folgendes machen, Karin. Ich glaube auch, dass es für solche Fälle, wo jemand nicht so gut mehr bei Fuß ist und er nicht gut laufen kann, dass es gerade in Berlin auch dafür Möglichkeiten gibt, dass du unter entsprechende Leute kommst. Ich mache einen Vorschlag. Wir machen uns jetzt mal schlau im Hintergrund und rufen dich gleich nochmal an und erklären dir dann, was du eventuell tun könntest. Wollen wir es so machen? Ja. Sehr gerne. Ich mache mir immer Vorwürfe. Ich denke immer, wenn ich da geblieben wäre an seinem Bett, vielleicht hätte ich ihn noch retten können. Ich glaube, das belastet mich so. Das verstehe ich. Aber ich glaube fast nicht. Da hat sich was zusammengebraut, was du gar nicht wusstest. Nein, nein, aber ich hätte vielleicht gemerkt, dass er, weil er noch sagte, Mutti, ich hab dich lieb, und das waren nun seine letzten Worte. Aber er ist danach, ist er nochmal aufgestanden. Liebe und hat sich umgezogen, neuen Schlafanzug angezogen, war noch in der Küche, hat noch was getrunken. Liebe Karin, ich mache jetzt mal den Vorschlag. Dann ist auch noch mehr Zeit im Hintergrund gleich. Wir rufen dich gleich auf jeden Fall an und haben auch richtig Zeit für dich, um das alles ausführlich zu besprechen. Ja? Ja. Ich bitte dich, dass wir das so regeln können, denn ich habe ja nicht so ganz viel Zeit hier in der Sendung. Und wir werden uns aber um dich kümmern, da kannst du dich drauf verlassen. Dann bitte ich dich aufzulegen, und der Jürgen meldet sich gleich bei dir. Kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann sagst du dem Jürgen gleich die Anschrift. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und viel Zuversicht, Karin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.42 Uhr haben wir, und hier ist Anna. Anna ist 20. Guten Morgen, Anna. Hallo. Hallo, Anna. Ja. Zum Thema Blut. Jetzt haben wir gerade eine ganz, ganz traurige Geschichte gehört. Was erzählst du uns? Ja, jetzt ging es ja ganz viel um Krankheiten und so. Mhm. Und bei mir ist es zwar auch eine Krankheit, aber für mich ist Blut was absolut Positives, was total Erregendes, ein Glücksgefühl, also das ist so. Jetzt bin ich gespannt. Bei mir ist es auch eine Krankheit, aber ja, Blut also ist ein so, Glücksgefühl. Seit ich 13 bin, verletze ich mich selbst. Also das ist der Mist daran. Aber für mich ist es was absolut Erregendes, und es ging immer viel ums Blut und hauptsächlich viel Blut, hauptsächlich tief, und eben das Blut, wenn es geflossen ist, ist es total schön. Moment, langsam. Wir reden jetzt von deinem Blut. Ja. Du verletzt dich selbst. Ja, ist zurzeit nicht mehr. Aber du hast dich eine ganze Weile selbst verletzt. 7 Jahre. Jahre lang. Wo hast du dich selbst verletzt? An welchen? Also hauptsächlich an den Armen und dann auch an den Beinen. Und wie hast du es gemacht? Mit Rasierklinge. Richtig tief reingeschnitten, damit es richtig blutet. Ja, genau. Also meistens so 7, 8 Schnitte und dann halt richtig tief. Und das Blut quoll raus? Ja. So, und dann beschreiben wir, dann hast du ein Glücksgefühl gehabt? Total, ist total erregend, das ist total das Hochgefühl. Man ist halt, erregend im sexuellen Sinne erregend? Nein. Nee, das wird's nicht. Also natürlich, also es ist eher so, man ist dann nur auf sich fixiert, man ist dann alles andere, alle Probleme, alles andere kann man hinblenden, man ist dann nur man selber, das Blut, das rausfließt und was hast du total denn, ruhig, was hast total du denn, entspannt. Ja, was hast du denn da mit dem Blut gemacht, was aus deinen Armen herausgeflossen ist? Also ich habe immer eine Unterlage gesorgt am Boden, damit es halt ja leichter zu sauber machen ist. Und also du hast es runtertropfen lassen? Ja, mhm. Es floss dann einfach runter, ja. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du keine Blutverdünner nimmst, dann gerinnt das ja, das heißt... Naja, ich habe teilweise sogar Aspirin davor genommen und sowas, damit... Achso, weil Aspirin verdünnt das Blut auch, damit es noch länger... Genau. länger. Aber ja, als es dann trotzdem... Noch mehr Blut. Genau, als es dann trotzdem irgendwann aufhört... Geronnen ist, ja. Was dann? Dann habe ich es verbunden und bin dann zum Arzt oder in Klinikum gefahren, um nähen zu lassen. Um nähen zu lassen. Das heißt, du hast so tief hast du geschnitten. Ja. Boah. Ich saß stundenlang in Notaufnahmen und sonst was. Und das hast du 7 Jahre lang gemacht? Ja. Da muss doch dein... Also die letzten 3 Jahre wurde es extrem. Dann sind deine ganzen Arme, wenn ich die jetzt sehen würde, doch komplett voller Narben und... Ja. Was haben die im Krankenhaus gesagt, wenn du immer dahin kamst? Also es, also es kamen natürlich ganz viele blöde Sprüche. Das ist immer so der Negative. Ich kann es zwar verstehen, weil die viel Zeit opfern für jemanden, der sich selber das angetan hat. Mhm. Aber ich meine, ich mache es ja, also ist ja auch eine Krankheit. Also da ist das Verständnis nur teilweise da. Mhm. Und ansonsten war ich ja dann auch, ich war jetzt eigentlich komplett 2013 komplett in Klinik und Psychiatrie und so. Mhm. Und auch, also insgesamt war ich jetzt die letzten 4 Jahre immer wieder in Psychiatrien. Mhm. Ja, Klinik, was sollen Sie sagen? Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, das ist ja auch eine Krankheit. Was ist denn das für eine Krankheit? Also ich habe Depressionen natürlich. Also im Moment geht es mir eigentlich echt gut, deswegen. Aber Depressionen, kam dann noch eine Essstörung dazu. Dann gemischte Persönlichkeitsstörung vom Borderline und narzisstischen Typ. Also eine schwere psychiatrische Irritation oder eine psychiatrische Erkrankung letztendlich steckt dahinter. Schon, ja. Obwohl du dann sagst, dass es für dich ein Glücksgefühl war, das Blut zu sehen. Es ist wie eine Sucht. Es ist wie, ich glaube, wie jemand, der Drogen nimmt, fühlt sich ja dabei auch total gut. Und nur würde natürlich sowas. Jetzt jeder sagen und denken, aber das tut doch total weh, sich so... Ich habe null Schmerz dabei gespürt, überhaupt nicht. Man kann sich auch infizieren. Du kannst ja alle möglichen Bakterien da reinschneiden. Ja, das ist die Gefahr dazu. Also ich habe dann auch teilweise Antibiotika bekommen und was weiß ich was. Also ja. Oder hast du vorher alles desinfiziert? Das schon auch, ja. Das auch. So, jetzt hast du gerade gesagt, jetzt machst du das nicht mehr. Ja. Seit wann nicht mehr? Seit, im Oktober war es 1 Jahr. Also ein einziger Rückfall, aber eigentlich 1 Jahr ohne. Und das immerhin, das ist ja schon toll. Respekt. Das ist total cool, aber es ist extrem schwer. Es ist aber dann hast du ja schwer. Verdammt früh damit angefangen. Da warst du ja ein Kind noch. Ja. 12, 13 warst du. 12. Ich war 13, ja. 13. Weißt du, warum du das angefangen hast? Was ist passiert? Also, ja, hauptsächlich hatte ich keinen emotionalen Halt irgendwo in Familie, im Freundeskreis. Und musste halt irgendwie selber oder wollte und musste irgendwie selber mit meinen Problemen klarkommen. Das habe ich halt nicht ganz so geschafft. Mhm. Und dann hat sich die Lösung geboten. Und also Lösung im ein Ventil war das, ne? Glaube ich. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist verdammt schwer. Ich habe es 1 Jahr geschafft, aber es ist verdammt schwer. Was ist daran so schwer? Es ist eben dieses Glücksgefühl, das fehlt. Also der Zustand ist für mich leider Gottes immer noch was total Schönes, wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke, mich zu verletzen, ist es leider Gottes immer noch was total Schönes. Und würde ich halt gern machen, aber kannst du dir dass es nicht gut ist. Und Ich hake mal eben ein. Sagst du es wirklich mit voller Überzeugung, dass muss ich fragen, dass es ein Glücksgefühl ist? Ja. Es ist wirklich, wenn ich da dran eben, und wenn es mir scheiße geht, inzwischen erlaube ich es mir dann manchmal, dass ich mir Bilder von irgendwelchen Verletzungen angucke, wenn ich irgendwo sehe oder sowas, dann. Du hast dich damals selbst fotografiert? Ja, das auch. Und wenn du das dir heute anguckst, ist das für dich fast ein bisschen... Ja, entweder das oder im Internet googeln Verletzungen, also so Google-Fotos und keine Ahnung, es ist echt krank, aber... Hast du dir denn mal versucht... Beruhigt das, mich, das ist so... Hast du denn mal versucht... Mal runterkommen. Hast du denn mal versucht, dass du ein Glücksgefühl auf andere Art und Weise bekommen kannst? Also dieses so extrem so, dieses total ruhige Glücksgefühl, entspannt und sowas, weiß ich, total abschalten, das habe ich nicht irgendwo anders ich gefunden. Bin, Anna, ich muss dir sagen, ich bin so sehr gebremst bei dem Wort Glücksgefühl. Ich erahne, was du meinst. Aber ja. Es ist ja in dem Sinne wirklich kein Glück, weil es sofort verbunden ist mit einem. Ja. Es ist ja sofort verbunden mit einem schweren Leid. Ja, in dem Moment, in dieser halben Stunde, in dieser Stunde ist es pure Endorphine, pures Adrenalin und. Ich will dir ein Beispiel sagen. Wenn ein Kokser, der kokst, wenn der sagt, ich habe ein Glücksgefühl, wenn ich mir eine Nase reingezogen habe, dann würde ich auch sagen, ja komm, hör auf, das ist kein Glück, das ist einfach ein Resultat dieser Droge. Und so ähnlich ist es ja bei dir auch. Ja. Wirkliches Glück ist das nicht. Ja, das nicht, nein. Bitte? Das nicht, nein. Naja, das meine ich jetzt, ja. So, ja. Wie geht es dir denn so überhaupt psychisch und seelisch zurzeit? Also zurzeit ist es ein bisschen turbulent, aber es geht. Ich würde mich jetzt als stabil bezeichnen. Aber klingt doch gut, nachdem du so eine Höllenzeit hinter dir hast. Ja. Machst du das extrem gut. Ja. Machst du beruflich was oder gehst du noch zur Schule? Ich bin jetzt gerade in so einem berufsvorbereitenden Programm, also weil ich ja viele Jahre nicht gerade einen geradlinigen Lebenslauf vorzeigen kann. Bin ich gerade so in der Findungsphase und wie ich irgendwo einsteigen kann. Aber Anna, ich möchte dich wirklich, ich benutze jetzt das Wort auch nochmal, ich möchte dich wirklich beglückwünschen, dass du das jetzt schon mal ein Jahr aushältst. Ich erahne, was bei dir los war, wenn du 7 Jahre sowas gemacht hast. Das ist ganz heftig. Ganz heftig. Und das jetzt zu schaffen und auch schon beruflich da was einzufädeln, das zeigt mir, dass du einen starken Willen hast. Ja. Und ich glaube, das muss ich dir gar nicht erzählen, den brauchst du auch, um weiter gesund und gut zu leben. Ja. Aber den hast du, das, sonst würde das nicht so gut klappen. Super. Inzwischen schon, also es hat lang gedauert. Toll, herzlichen Glückwunsch dafür. Gratulation. Ja, danke schön. Liebe Anna, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir, auf dass du nie wieder in Versuchung gerätst, das zu machen. Und vor allen Dingen, dass du es nie machst. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und ich bin verbunden mit dem Thomas. Thomas ist 51. Guten Morgen, Thomas. Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Guten Morgen, Thomas. Thema Blut. Ja, Thema Blut. Erstmal, ich weiß meine Blutgruppe und auch den Rhesusfaktor. Sehr vorbildlich. Ja, natürlich. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ja. Ich bin Jäger. Du bist Jäger? Ich bin Jäger. Und das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Mhm. Ich bin sehr landwirtschaftlich aufgewachsen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern als Kind, dass wir Kaninchen hatten und diese Kaninchen, die wurden natürlich auch geschlachtet und kamen sonntags auf den Tisch und ich durfte nie dabei sein. Mhm. Und irgendwann durfte ich dann dabei sein und ich fand das gar nicht schlimm, weil das war für mich ein völlig normaler Prozess. Und man hat es dir auch richtig erklärt, das muss halt gemacht werden, so und so. Und wir hatten auch ein Kaninchen, das hieß Cäsar Schlappohr und dieses Kaninchen durfte nicht angefasst werden. Das wurde also verschont und durfte auch eines natürlichen Todes sterben. Mhm. Und ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, ich merke das gerade selber, weil ich bin jetzt auf dem Sender, hallo? Ja. Also dich hat das dann nicht verschreckt, nachdem du gesehen hast, dass dem Kaninchen, wie wird eigentlich ein Kaninchen geschlachtet? Man nimmt also einen Holzstab und dann gibt es so den sogenannten Nickschlag und dann wird, sagen wir mal, das Kaninchen so geschnitten, dass das ausbluten kann. Also man betäubt es richtig und dann kann es ausbluten. Also man zieht ihm erstmal kräftig mit dem Knüppel einen über den Kopf. Ja, genau. Da muss man aber kräftig zuschlagen und das muss man auch können, damit das Tier nicht leidet. Ja. Das muss man können. So, und das hat mich also nicht abgeschreckt und ich wollte das gerne als Kind sehen, durfte das halt nie. Mhm. Und ich bin auch früher zum Bauern gegangen und habe also auch die Geburt erlebt, beispielsweise wenn Sauen geferkelt haben und habe mich daneben gekniet und habe die Ferkel weggenommen und ans Gesäuge gelegt, dass die Sau die nicht erdrückt. Mhm. Also ich habe im Prinzip ja die Geburt und auch das Ende immer mitbekommen. Den Kreislauf der Natur hast du mitbekommen? Diesen völlig normalen Kreislauf. Mhm. Das Stück Schnitzel, was du, sagen wir mal, vielleicht auf dem Teller liegen hast, habe ich vielleicht damals mal in der Hand gehabt, könnte man sagen. Als du das mit dem Kaninchen gesehen hast, wie alt warst du da? Fünf. Sechs. Ja, auch noch sehr klein. Mhm. Also noch relativ klein. Und sehr beeindruckend fand ich jetzt, ich bin also in einem großen Jagdforum auch aktiv und da hat ein norwegischer Jäger zwei Stück Rotwild geschossen und hat die zu seiner Schule gebracht, weil das vor Schulunterricht war und dann durften alle Schüler mit ihm zusammen, sagen wir mal, dieses Stück Rotwild, wir sprechen versorgen, also im Prinzip, sagen wir mal, aus der Decke schlagen, also aus dem Fell quasi schlagen und das wäre in Deutschland überhaupt nicht möglich. Da gäbe es wahrscheinlich einen Aufschrei der Empörung. Ein Riesenaufschrei. Ja. Wobei, ich finde das auch völlig in Ordnung. Wenn man Fleisch isst, soll man auch den Kindern klar machen, so ist es halt. So ist der Kreislauf. Richtig. Weil heute kommen beispielsweise die Milch und das Ei aus einer Fabrik. Oder dass da ein Huhn hintersteckt und eine Kuh. Ja, die denken wahrscheinlich, die Milch kommt von Aldi oder von Rewe. Genau, so ungefähr. Genau. So, es ist ja unser Hauptthema Blut. Okay, und dann hatte ich, sagen wir mal, vor 8 Jahren einen unheimlichen Tiefpunkt. Mein Vater ist gestorben, mein Neffe ist tödlich verunglückt und. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich mit etwas beschäftigen, was mich ablenkt, was mich voll bindet und habe mich zum Jagdkurs angemeldet. Mhm. Und habe über diese Ausbildung, die wirklich sehr, sehr intensiv ist, im Prinzip auch die Freude an der Tierwelt entdeckt. Und auch an der Natur wieder. Mhm. Und bin dann irgendwann im Besitz eines Jagdscheines gewesen. Ich habe die Prüfung alle geschafft. Mhm. Und habe mir dann gesagt, okay, du hast Hunde, die magst du gerne. Du bildest erstmal den Hund aus, weil man braucht auch zur Jagd einen Hund. Denn Jagd ohne Hund ist Schund, sagt der Jäger. Mhm. Bevor ich mir überhaupt erstmal eine Waffe gekauft habe. Mhm. Ein Bekannter lag mir in den Ohren, Mensch, kauf dir eine Waffe, hier, mein Opa, also mein Vater hört auf und nimm die sind gut. Und ich sage, nee, komm, lass mal. Jetzt bin ich gespannt, wie du den Dreh zum Thema Blut bekommst. So, und heute gehe ich beispielsweise raus und jage ganz gezielt, sagen wir mal, Wild. Mhm. Und wenn wir ein Stück Wild geschossen haben, dann steht für uns im Anschluss die rote Arbeit an. Die rote Arbeit. Die rote Arbeit. Das heißt? Das heißt, wir müssen im Prinzip das Stück Wild schnellstmöglich draußen öffnen und alles, was, sagen wir mal, sich in dem Wild befindet, entnehmen. Mhm. Wir sagen dazu versorgen. Das heißt also, wir nehmen die Lunge raus, wir nehmen das Herz raus, wir nehmen den Magen und die ganze Gedärme raus. Dabei fließt doch sehr viel Blut. Dabei fließt sehr viel Blut. Und wir sind auch voll mit Blut. Mhm. So, und ich finde das so erschreckend, dass im Prinzip diese ganzen Schritte, die dann folgen von dem lebenden Stück Wild oder von dem lebenden Tier, bis es, sagen wir mal, irgendwann auf dem Teller liegt oder in der Wurst ist, dass das heutzutage komplett ausgeblendet wird. Mhm. Nochmal zu dem Blut. Das ganze Blut, was wenn du so einen großen Hirsch schießt, da ist ja, sind ja... Leider habe ich es noch nicht, aber ein Wildschwein, ja. Ja, nimm mal ein Wildschwein. Wie viel Liter Blut hat ein Wildschwein? Oh, ich schätze mal, das hat, also ein normales Hausschwein hat um die 10 Liter Blut. Okay, dann sind es da vielleicht noch ein bisschen mehr. Eher weniger, aber weil es kleinere Stücke manchmal noch sind, ne? Das Blut versickert dann aber im Waldboden. Das Blut im Prinzip... Macht ihr da irgendwas mit dem Blut? Nein, das Blut im Prinzip bleibt an der Stelle, wo wir das Stück dann letztendlich versorgen. Weil wir können es ja nicht auffangen. Wir haben ja keine große Wanne, wo wir das reinlegen können. Du sagst, ihr seid dann auch ganz blutig. Die Hände sind blutig, vielleicht die Ärmel sind blutig. Wir ziehen uns auch extra Handschuhe an, weil wir auch, sagen wir mal, eine Wildbretthygiene garantieren müssen. Mhm. Wir ziehen uns dann also einmal Handschuhe an. Aber letztendlich sind die Sachen, die Stiefel, die Hose, wenn man nicht aufpasst, hat man alles voll Blut. Was ist das für ein Gefühl, so im Blut zu hantieren? Da denkt man nicht drüber nach, weil das ein Prozess ist, der, sagen wir mal, dazugehört. Genauso wie der Fleischer im Prinzip, ich kann mich da an die zweite Rednerin ranhängen, wie der Fleischer im Prinzip, wenn er, sagen wir mal, das Schwein betäubt hat, einsticht und das Blut auffängt, so haben wir auch als Kinder das Blut gerührt, damit es nicht gerinnt für die Blutwurst. Man ist letztendlich da reingewachsen und ist damit groß geworden. Isst du, das heißt, du isst auch mit gutem Gewissen und mit Lust Blutwurst? Nicht unbedingt, weil es nicht gerade jetzt mein Ding ist, aber ich esse sie auch. Mhm. Ich ekel mich nicht davor. Ja. Und das Schöne ist, ich kann im Prinzip, sagen wir mal, diese Stücke Fleisch, die ich gewinne, kann ich auch, wenn ich sie nicht selber nutze, an Bekannte weitergeben. Natürlich, ja. Und die freuen sich auch drüber, weil es gute Qualität ist. So, das war der Jäger Thomas. Die Sendung ist vorbei. Danke, dass du angerufen hast und uns von dir erzählt hast, Thomas. Okay, vielen Dank. Danke. Alles Gute, tschüss. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford, morgen eine Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.